people! Hallo Leute! Daniel and Reinhard is back! Daniel und Reinhard sind wieder da! The Dream Team! Das Dream Team! The guy with whom I cannot imagine living! I can't imagine living without you! Der Mensch, ohne den ich mir ein Leben nicht vorstellen kann. You will always have what your heart believes. A life with Jesus is light. What you do not see with your natural eyes is much more real than the natural world around you. Remember, your future already began. So one day, Debbie was traveling for 6 weeks to our orphanage. Debbie war einmal 6 Wochen lang auf Reisen, um eines unserer Waisenhäuser zu besuchen. We lived in a small apartment in Goiânia. Wir lebten in einem kleinen Apartment in Goiânia. I think our apartment in Goiânia was probably the size of our living room. Und ich glaube, dass dieses Apartment ungefähr die Größe unseres Wohnzimmers von hier hatte. So Daniel had 6 weeks, just him and me. Und somit hatten wir einfach 6 Wochen, wo nur Daniel und ich da waren. Living at home, traveling all over Brazil, preaching. Wir wohnten zu Hause, reisen umher und predigten. When we were home occasionally, we invited a whole bunch of people and we made fresh pastels, you remember? Wenn wir gelegentlich zu Hause waren, haben wir eine Menge Leute eingeladen und frische Pastel Frito gemacht. That was really good. Das war wirklich gut. And I remember, you know, I said. Und ich kann mich erinnern, wie ich sagte. You know, don't misunderstand. Aber bitte verstehe das jetzt nicht falsch. I said, you know, if you and me would be married, we would never have an argument. Wenn du und ich verheiratet wären, würden wir uns nie streiten. We'd have the perfect relationship. Wir haben die perfekte Beziehung. Like you're happy. We love each other. Wir sind glücklich und lieben einander. You know, and everything is good. Alles ist gut. But I'm not gonna marry you. Aber ich werde dich nicht heiraten, Daniel. Yeah, I'm already married and you need to marry Annalisa. Ich bin verheiratet und du wirst Annalisa heiraten. But anyhow, I like being with him. Aber wie auch immer, ich mag es, in seiner Nähe zu sein. Now we are going to talk about culture. Jetzt werden wir über Kultur reden. Look, I've lived in 3 different continents. Ich habe in 3 verschiedenen Kontinenten gelebt. And I've actually lived in a whole bunch of different cities. Und habe in der Tat in vielen Städten gewohnt. And I lived for a longer period of time in 3 nations. Und für einen längeren Zeitraum habe ich in 3 Nationen gelebt. You know, a few months I don't count that living somewhere. Wenn ich irgendwo nur ein paar Monate war, zähle ich das nicht dazu. But in England I lived about 4 years. In England habe ich ungefähr 4 Jahre lang gelebt. And I'm 4 nations I lived in. In England for about 4 years. Eigentlich lebte ich in 4 Nationen. In England 4 Jahre lang. America 10 years. In Amerika 10 Jahre. Brazil 7.5 years. In Brasilien 7.5 Jahre. So 7.5 plus 10 is 17.5 plus 4 is 21.5. Also gesamt 21.5 Jahre. So that means for 38.5 years I've lived in Austria. Und 38.5 Jahre in Österreich. You tell I'm good in math. Was sagst du? Bin ich gut in Mathe, nicht wahr? And you know, and I remember when I left from Austria to move to America. Ich kann mich erinnern, als ich von Österreich nach Amerika zog. I did not like it. Hat mir das nicht gefallen. Man, I didn't like the American way of life. Oh mein Gott, mir hat dieser amerikanische Lebensstil nicht gefallen. I believe the American dream is a lie. Ich glaube, dass der amerikanische Traum eine Lüge ist. Life, liberty and pursuit of happiness. Leben, Freiheit und das Streben nach Glück. It's a lie. Das ist eine Lüge. You know, so I don't like the mentality, I didn't like the lifestyle. Mir gefiel die Mentalität nicht und auch der Lifestyle hat mir nicht gefallen. I didn't like that it's a money-focused nation. Mir hat auch nicht gefallen, dass es eine extrem auf Geld fokussierte Nation ist. You know, and I remember in the beginning I just didn't like it. Ich kann mich erinnern, dass mir das am Anfang alles nicht gefallen hat. And I compared everything to Austria. Ich verglich alles mit Österreich. You know, and then after a very short time God said to me. Und nach ganz kurzer Zeit sagte Gott zu mir. Change your attitude or go back home. Verändere deine Haltung oder geh zurück nach Hause. Das war ein Schlag ins Gesicht. I thought, okay, I better change my attitude. Nun, dann werde ich meine Haltung ändern. Because God sent me here. Gott hat mich hierher gesandt. You know, and here is what the Lord taught me. Und der Herr sagte mir Folgendes. Every place in the world, wherever you go, überall, wo du hinkommst auf dieser Welt, here is what you need to do. Musst du Folgendes tun. God said, you always embrace every single aspect of the culture, even if you don't like it. Du musst immer jeden einzelnen Aspekt dieser Kultur akzeptieren, auch wenn er dir nicht gefällt. You will honor it and you will respect. Du wirst ihn ehren und respektieren und dich unterordnen. Until It goes against the culture of the kingdom of heaven. Solange es nicht gegen die Kultur des himmlischen Königreichs geht. So I began to think and I began to study. Dann habe ich angefangen zu überlegen und zu studieren. You know, culture is ridiculously powerful. Kultur ist etwas extrem Kraftvolles. I give you one example. Ich gebe dir ein Beispiel. A Brazilian who doesn't have rice and beans every day, he said a really messed up day. Wenn ein Brasilianer nicht jeden Tag Reis und Bohnen bekommt, sagt er, dass dieser Tag kein wirklich guter Tag war. You know, when Brazilians ask me and say, so what's the typical Austrian meal? And I say, we don't have one. Wenn mich Brasilianer fragen, was ist das typische österreichische Gericht, dann sage ich, wir haben keines. Debbie says, yes, you do. Debbie sagt, doch, ihr habt ihr schon. And then she counts about 10 different things. Und dann zählt sie 10 verschiedene Dinge auf. You know, Wiener Schnitzel. Wiener Schnitzel. Sauerkraut. Sauerkraut. Schweinsbraten. Schweinsbraten. But when roast pork? Ah, entendi. Porco assado. But when a Brazilian thinks about what's your typical meal, they don't think about different varieties. They think of one thing. Wenn Brasilianer an ein typisches Gericht denken, dann denken sie nicht an mehrere Sachen, sondern nur an eine Sache. Rice, beans, meat. Reis, Bohnen und Fleisch. That's it. Das ist es. So that culture is so deeply ingrained in the Brazilian. Diese Kultur ist so tief in den Brasilianern verankert. So do I like that? Gefällt mir das? No. Nein. You know, I always say, why did God give Brazilians taste buds? Und ich sage immer, warum gab Gott den Brasilianern Geschmacksnerven? So many different things and they don't try. Es gibt so viele verschiedene Sachen und sie probieren nicht. So I don't like it, but I accept it. Es gefällt mir also nicht, aber ich akzeptiere es. So when I go to the homes of the people, which I did all the time when I travel, I sit down, I eat the rice, beans, meat. Als ich Menschen zu Hause besuchte, was ich immer mache, wenn ich auf Reisen bin, setzte ich mich mit ihnen zusammen und wir aßen Reis, Bohnen und Fleisch. Now, if they ask me if they can cook me something special, I said make me some fish. Wenn sie mich fragten, ob sie etwas Besonderes für mich zubereiten dürfen, sagte ich, ja, gerne, mach mir doch bitte Fisch. So there are many parts of the Brazilian culture that are very radically different to my Austrian or to my American. Es gibt viele Bereiche der brasilianischen Kultur, die wirklich extrem unterschiedlich zu meiner österreichischen oder amerikanischen Kultur sind. I honor it. Und das ehre ich. Paul did that for the sake of the gospel. Paulus hat das so zum Wohle des Evangeliums gemacht. Jesus did that too. Jesus hat das auch gemacht. But here is where what we need to learn being Christian. Und als Christen müssen wir Folgendes lernen. We have to respect whatever culture we are in. Wir müssen jede Kultur respektieren, wo wir uns gerade befinden. Until it goes against the culture of the kingdom. Solange diese nicht gegen die Kultur des Königreichs geht. So the sad thing for me is this. Für mich ist das Traurige daran, that many Christians have not adapted the culture of the kingdom. Dass viele Christen die Kultur des Königreichs noch nicht angenommen haben. So what do they do? Was machen sie dann? They become Christians. Sie werden Christen. And they simply take their culture and continue with it. Und behalten einfach ihre eigene Kultur bei und machen weiter. Doesn't make sense. Das ergibt keinen Sinn. So the only thing that makes sense for a Christian is to adapt and establish a new culture. Das einzige, was für Christen Sinn macht, ist es, die neue Kultur anzunehmen und zu etablieren. Listen. Hör zu. So many churches have established their own church culture, which I believe is wrong. So viele Gemeinden haben ihre eigene Gemeindekultur etabliert, was falsch ist. What? You believe it's wrong? Wie jetzt? Du glaubst, das ist falsch? Yes. Ja. Because it's denominationalism. Weil das Konfessionalismus ist. I now have the right culture, my church culture, and you have a different culture, you are wrong. Ich habe jetzt die richtige Kultur, meine Gemeindekultur, du hast eine andere. No! Nein! The culture that we have to adapt as Christians is the culture of the kingdom of Jesus Christ. Die Kultur, die wir als Christen annehmen müssen, ist die Kultur des Königreichs von Jesus Christus. Anytime any culture goes against the culture of Jesus Christ or his kingdom, I will actually reject. Ich werde jederzeit jede Kultur ablehnen, die gegen die Kultur von Jesus Christus und seinem Königreich geht. So what does it mean? Was bedeutet das? It means I offend people. Es bedeutet, dass ich Menschen beleidige and they don't apologize for und mich dafür nicht entschuldige. Absolutely not. Absolut nicht. So I will always accept the culture, but I will live by the higher culture. Ich werde immer ihre Kultur akzeptieren, aber nach der höheren Kultur leben. Culture is so powerful. Kultur ist so kraftvoll. Culture has established a set of beliefs in your heart. Kultur hat eine Reihe von Überzeugungen in deinem Herzen festgelegt. Culture has established a conviction that this is the right thing. Kultur hat die Überzeugung festgelegt, dass etwas richtig ist. Do you know, When I first moved to England and then back to Austria, then to America, then to Brazil, I learned something. Weißt du, als ich zuerst nach England und dann zurück nach Österreich und anschließend nach Amerika und dann nach Brasilien gezogen bin, habe ich etwas gelernt. It's not a matter of right and wrong. Es geht nicht um richtig oder falsch. It's a matter of culture. Es ist eine Frage der Kultur. You know, so what's right? Was ist also richtig? In the culture of some African countries, if you're homosexual, you could be sentenced to death. In der Kultur einiger afrikanischer Länder könntest du zum Tod verurteilt werden, wenn du homosexuell bist. In the culture in many European countries, it's perfectly right to marry a homosexual partner and live it out publicly and even adopt children. In der Kultur einiger europäischer Länder ist es absolut richtig, einen homosexuellen Partner zu heiraten, es öffentlich auszuleben und sogar Kinder zu adoptieren. So you go to the African country and they will say homosexual is wrong. Dann reist du in ein afrikanisches Land und dort sagen sie dir, Homosexualität ist nicht richtig. You go to Amsterdam and say it's perfectly right. Wir gehen nach Amsterdam und dort ist es vollkommen in Ordnung. So what's the right culture? Was ist also die richtige Kultur? Always the kingdom of heaven. Immer das Königreich des Himmels. But Reinhard, what's the culture of the kingdom of heaven? How do I know? Aber Reinhard, was ist die Kultur des Königreichs des Himmels und wie weiß ich das? Really, como que eu conheço essa cultura? Very simple. Es ist sehr einfach. There is no kingdom without a king. Es gibt kein Königreich ohne König. Who is the king of the kingdom of heaven? Wer ist der König des Königreichs des Himmels? King Jesus. König Jesus. So here's what you do. Du musst Folgendes machen. How did Jesus model life? Wie hat Jesus uns das Leben vorgelebt? How did Jesus teach us how to treat women? Wie hat Jesus uns gelehrt, Frauen zu behandeln? How did Jesus teach us how to handle money? Wie hat Jesus uns gezeigt, mit Geld umzugehen? How did Jesus teach us how to treat children? Wie hat Jesus uns gezeigt, wie man Kinder behandelt? How did Jesus teach us what leadership is supposed to be? Wie hat Jesus uns gelehrt, wie Leiterschaft ausschauen soll? Serving. Dienen. The greatest shall be the lowest. Der Größte soll der Kleinste werden. Serve anybody. Jedem dienen. So what happens? I come to Brazil. Was passiert? Ich komme nach Brasilien. And in Brazil is a Christian culture. Serve your leader. Honor up. In Brasilien ist die christliche Kultur. Diene deinem Leiter. Ehre nach oben. I do not bow to that culture. Ich beuge mich dieser Kultur nicht. Never. Niemals. When I walk into a place, wenn ich irgendwo hinkomme, I don't expect anybody to serve me and honor me. Erwarte ich von niemandem, dass er mir dient und mich ehrt. I walk in to serve and honor. Ich trete ein, um zu dienen und Ehre zu erweisen. That's what Jesus modeled for us. Das hat uns Jesus so vorgelebt. So it's not really hard. Es ist also nicht wirklich schwierig. Look how Jesus lived life. Schau, wie Jesus gelebt hat. He lived it simple. Er lebte einfach. That's the culture of the kingdom of heaven. Das ist die Kultur des Königreichs des Himmels. He wasn't worried about anything. Er sorgte sich um nichts. Culture of the kingdom of heaven. Das ist die Kultur des Königreichs des Himmels. He honored everybody, even the ones who were outcast. Er wies allen Ehre, sogar den Verstoßenen. So that's the culture of the kingdom of heaven. Das ist die Kultur des Königreichs des Himmels. He didn't come to be served, he came to serve. That's the culture of the kingdom of heaven. Er ist nicht gekommen, damit ihm gedient wird, er ist gekommen, um zu dienen. Das ist die Kultur des Königreichs des Himmels. He said, if you look after a woman and lust her after in your heart, you've already committed adultery. That's the culture of the kingdom of heaven. Er sagte, wenn du Frauen nachschaust und dich nach ihnen verzehrst, dann ist das Ehebruch. So ist die Kultur des himmlischen Königreichs. He modeled generosity. Er lebte uns Großzügigkeit vor. You know, so everything that Jesus modeled and then Jesus showed us how to live. Alles, was uns Jesus vorgezeigt hat und wie er es uns gezeigt hat zu leben. That's the culture. So ist die Kultur. So what happened? Was passiert? In Brazil. In Brasilien. The wonderful parts of the culture that I love and embrace. Gibt es wunderbare Bereiche in der Kultur, die mir sehr gefallen und die ich akzeptiere. But aber many of them cut across the culture of the kingdom. Auch einige, die sich mit der Kultur des himmlischen Königreichs überschneiden. I give you another one. Ich gebe euch noch ein Beispiel. In Brazil, the culture is you have to honor father and mother even more than you honor God. In Brasilien ist es Kultur, Vater und Mutter sogar mehr Ehre zu erweisen als Gott. If you're 18 and God is sending you to India as a missionary or maybe to another nation where you might be martyred. Wenn du 18 bist und Gott dich als Missionar nach Indien oder vielleicht in eine andere Nation schickt, wo du zum Märtyrer werden könntest, and your mommy doesn't let you go, und deine Mami lässt dich nicht gehen, you can't go. Dann kannst du nicht gehen. See, I don't accept that part of the culture. Diesen Aspekt in der Kultur kann ich nicht akzeptieren, because Jesus said, weil Jesus gesagt hat, he who loves father and mother more than me cannot even be my disciple. Wer Vater und Mutter mehr liebt als mich, kann nicht mein Jünger sein. So, for me it's not complicated. Für mich ist es nicht kompliziert. Every area. Für jeden Bereich. I always look what culture did Jesus establish. Schaue ich mir an, welche Kultur Jesus etabliert hat. That's my culture. Das ist meine Kultur. So that's why people who are refusing to let go of their own culture. Und deshalb, weil sich Menschen wehren, ihre eigene Kultur loszulassen. They find me at times offensive. Finden sie mich manchmal beleidigend. But really that's not my problem. Aber das ist nicht wirklich mein Problem. But people who pursue a culture of the kingdom, Menschen aber, die eine himmlische Kultur verfolgen, they enjoy being around me. Genießen es, in meiner Nähe zu sein. So, let's live by higher culture. Also lasst uns nach der höheren Kultur leben. Think with me. Überleg mal mit mir. In this nation, I'm right now Brazil. In dieser Nation, in Brasilien, wo ich gerade bin, there are almost 70 million evangelical Christians. Gibt es fast 70 Millionen evangelikale Christen. The crimes got worse. Die Kriminalität hat sich verschlimmert. The corruption got worse. Die Korruption hat sich verschlimmert. Poverty got worse. Die Armut ist angestiegen. The child abuse got worse. Kindesmissbrauch wurde schlimmer. Why? Warum? Because the 70 millions still live by their old culture. Weil diese 70 Millionen immer noch nach ihrer alten Kultur leben. If 70 millions would have established the culture of the kingdom in their lives, wenn diese 70 Millionen die Kultur des Himmels in ihren Leben etabliert hätten, Brazil would be a different nation. Wäre Brasilien eine andere Nation. Radically different. Radikal anders. The early church was so powerful because they established a culture of the kingdom of heaven. Die Urgemeinde war so kraftvoll, weil sie da die Kultur des himmlischen Königreichs etabliert hatte. That's what made them such a powerful. Das hat ihnen so eine kraftvolle Macht verliehen. Listen. Hör zu. Don't live by your church culture. Lebe nicht nach deiner Gemeindekultur. Don't live by your own culture. Lebe auch nicht nach deiner eigenen Kultur. Live by the culture of the kingdom of heaven. Lebe nach der Kultur des himmlischen Königreichs. You start. Mach du den Anfang. You make a difference. Mach du den Unterschied. Let's do it together. Lass es uns gemeinsam tun. Thank you. Danke. If you liked it, click the like. Hat es dir gefallen? Klicke auf Gefällt mir. If you didn't like it, click the dislike. Wenn nicht, klicke auf Gefällt mir nicht. And subscribe to our channel. Abonniere unseren Kanal. Thank you. Danke. Go.